Sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Sag die Wahrheit schnell, denn das Sprichwort lehrt, wer die Wahrheit sagt, braucht auch ein verdammt schnelles Pferd. Doch irgendwann heißt es wieder Revolution. Alles in der Hand, hat euch ständig belogen und umerzogen. Hat den Hass hier geschürt, in den Ruin euch hier regiert. Hat uns verkauft, gemartert und betrogen. Doch irgendwann wacht jeder auf, der Widerstand nimmt seinen Lauf. Denn irgendwann wackelt der Thron, dann heißt es wieder Revolution. Sie leben Luxus aus und raus, lassen keine Diät aus, doch es reicht ihnen dennoch nicht bei Weitem. Wir zahlen fleißig für die Welt, unser gut verdientes Geld zahlt schön weiter für das von allen Seiten. Doch irgendwann wacht jeder auf, der Widerstand nimmt seinen Lauf, denn irgendwann wackelt der Thron, dann heißt es wieder Revolution. Und wer noch mutig zur Wahrheit steht, ganz gleich wie der Wind aufdreht, ist ein Verbrecher, wie es zum Himmel stinkt. Und täglich doch das Sprichwort lehrt, sagst du die Wahrheit, brauchst du ein Pferd, das schnell wie Pegasus sich in bessere Zeiten bringt. Doch irgendwann macht jeder auf, der Widerstand nimmt seinen Lauf, denn irgendwann wackelt der Thron, dann heißt es wieder Revolution. Ertragen von dir ein Ziel und verändere diese Zeit. Wenn die Welt zerstört am Boden, komm raus, du sollst gelungen, dass du im Ernstfall stehst bereit. Doch irgendwann wacht jeder auf, der Widerstand nimmt seinen Lauf. Denn irgendwann wackelt der Thron, dann heißt es wieder Revolution. Dankeschön.